Wir haben jetzt beide nicht wenig zu tun. Wir haben jedenfalls beide hier einen Mann gefunden, wie wir ihn brauchen. Nicht gerade einen Kenner. Aber was besser ist, einen Grenzenlosen. Wie wollten Sie es nennen? Gönner und Förderer. Psst, da kommt er. Oh! Nein, es ist seine Tochter Lucille mit der Dienerin Nicole. Ah, kennt ihr das, Fräulein? Nein, doch weiß ich, die Leute hier im Hause sind uns alle nicht grün. Wir wollen ein wenig beiseite gehen. Wer sind diese Leute, Nicole? Ach, der eine ist ein Tanzmeister, Lucille, den ihr Vater aufgenommen hat. Und die anderen sind Musikanten. Ich habe Coviel gesagt, dass er sie hier oben finden könne. Da kommt er schon. Was bringst du mir von deinem Herrn Cleont, lieber Coviel? Nichts Gutes für den Augenblick. Och. Er war im Begriff, an euch zu schreiben, als er vor der Zeit ins Amt gerufen wurde. Nein. Aber mein Herr bittet euch, recht ruhig zu sein. Gerade das macht mich recht unruhig. Siehst du deinen Herrn? Sogleich, stehenden Fußes. So richte ihm dies aus. Ich warte mit der größten Ungeduld auf seinen Brief. Ja? Sobald mir dieser sagt, mit welchen Argumenten mein Vater den Widerstand begründet, den er unserer Verlobung entgegensetzen will, ja? So wolle ich selbst vor ihn hintreten. Ja. Und ich verspreche mir einiges, wenn er sieht, wie fest mein Entschluss ist. Ja. Mein Fräulein, mir scheint, euer Vater ist auf und kommt hierher. Er braucht uns hier nicht zu treffen. Wir wollen in euer Zimmer hinübergehen. Stets. Werden Sie mich Ihre Schnacksen sehen lassen? Wie? Was für Schnacksen? Naja, wie nannte es doch, Herr Musiklehrer? Musikalische Konversation oder was es sein sollte. Es ist alles vorbereitet. Ja, ich habe Sie ein wenig warten lassen, meine Herren allein. Ich musste mich heute als eine Standesperson kleiden. Oh, oh. Ja, mein Schneider hat mir ein paar seidene Strümpfe geschickt. Ich dachte aber nicht, dass ich sie bei meinen Lebzeiten an die Beine bringen würde. Lakai! Hey! Hey, ihr Lakaien, alle beide! Was befehlen, euer Gnaden? Was befehlen, euer Gnaden? Nichts. Nichts. Wollte nur sehen, ob ihr gleich hörtet. Also, lasst Sie mir doch Ihre Schnacksen, Ihre Sachen sehen, Herr Musiklehrer. Sie sollten selber die Musik ausüben lernen, mein Herr, ebenso wohl als das Tanzen. Ja, wieso lernen denn die Standespersonen auch die Musik? Allerdings, mein Herr. Aha, gut. Gut, will ich sie auch lernen. Ich weiß aber nicht, was ich für eine Stunde jetzt nehmen werde, denn außer dem Fechtmeister, der mir schon Lektionen gibt, habe ich auch einen Philosophen angenommen und der soll diesen Morgen anfangen. Wollen Sie zunächst das Duett hören? Ja. Treten Sie einmal näher, meine Damen. Ja. Sie müssen denken, mein Herr, dass Sie einen Schäfer und eine Schäferin vor sich hätten. Gut, oh, das ist gut, gut, gut, gut, ja, na, wir werden ja sehen. Hey, Lakaien! Gib mir meinen neuen Rock, damit ich es besser hören kann. Den Rock. Ja, oder warte, nein, ich glaube, es wird besser sein ohne Rock. Ohne Rock. Nein, gib ihn doch wieder her, es wird doch besser so gehen. Mit Rock. Und du, bin ich nichts als Kenner, weißt sich verschenken, o einziges Gefühl, o zärtliches Verschränken, voller frei und kühl. Lass dich in Liebe finden, erfahren, ist es nun aus? Allerdings. Ja, das ist gar nicht so dumm. Ja, vergessen Sie nur nicht, mir auch die Leute zu schicken, die bei der Tafel aufspielen und einen Tanz vormachen sollen. Die Dame, der zu ehrlich dies alles bestellt habe, wird heute bei mir speisen. Es soll an nichts fehlen. Herr Tanzmeister, haben Sie in dem Ding auch einige Menuette angebracht? Sie werden nach Ihrem Geschmack bedient werden. Ja, gut. Ach, diese Menuette, also, die sind mein Leibtanz. Sie müssen mich einmal tanzen sehen. Bitte, Herr Tanzmeister. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Den Takt, den Takt. Jawohl. La, la, la, la, la, la. Den Fuß gestreckt. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Werfen Sie die Schultern nicht so. Jetzt. La, la, la. Die Arme hängen, als ob sie lahm wären. Wieso? La, la, la, la. Den Kopf in die Höhe, auswärts mit der Fußspitzen, la, la, la, den Leib gerade. Ja, gerade geht's gar nicht mehr. Oh. So. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la. Na, was sagen Sie, hä? Oh, das geht vortrefflich. Ja, da fällt mir etwas ein. Ach, lehren Sie mich doch, wie man eine Reverenz für eine Marquise macht. Ich werde es ja nach nötig haben. Oh, eine Referenz für eine Marquise? Jawohl, für eine Marquise, die Dorimane heißt und seit 4 Jahren Witwe ist. Oh, geben Sie mir Ihre Hand. Nein, nicht doch, nein, nein, nein, das ist nicht nötig. Nein, ich merke es mir schon so. Also, wenn Sie recht ehrerbietig grüßen ja? wollen, so müssen Sie erst eine Referenz hinter sich machen. Aha. So. Und darauf mit 3 Referenzen vorwärts auf Sie zugehen. 3? Ja. So. Oh. Und mit der letzten sich fast bis auf Ihr Knie niederlassen. Oh, das ist aber schwer. Ja, so. Der Fechtmeister. Ah. Mein Herr. Jawohl. Die Fechthandschuhe und das Rapier. Die Fechthandschuhe und das Rapier. Wo Wohlan, mein Herr. Die Referenz. Wohl. Den Leib gerade. Ein wenig auf den linken Schenkel gelehnt. Eine nicht so weit auseinander. Ja. Die Füße in gerader Linie. Sind ja. Faust gerade mit der Hüfte. Die Degenspitze gleich hoch mit den Schultern, den Arm nicht so sehr gestreckt. Die linke Hand gleich hoch mit dem Auge. Die linke Schulter besser zurück. Den Kopf gerade. Die Augen scharf auf mich. Avanciert, den Leib fest, geht an mit Quarte. Stoßt aus! Eins, zwei, zurück! Noch einmal! Den Fuß fest! Eins, zwei, einen Sprung zurück! Wenn Sie ausstoßen, so muss die Klinge zuerst kommen und der Leib gestreckt werden. Eins, zwei, frisch! Geht an mit Terze! Stoßt aus! Avanciert, den Leib fest! Avanciert! Eins, zwei, zurück! Fallt auf! Eins, zwei, einen Sprung zurück! In Positur, mein Herr! In Positur! In Positur! In Positur! Jetzt tut mir aber alles weh. Sie tun rechte Wunder. Die ganze Kunst im Fechten besteht nur in zwei Stücken. Stöße geben und keinen bekommen. Ja, auf solche Art ist auch ein Kerl, der kein Herz hat, versichert, seinen Mann zu erstechen und nicht erstochen zu werden. Der Herr Philosoph. Ja. Da habt ihr es, wie bei mir alles nach dem Schnürchen eingeteilt ist. Also bis später, meine Herren. Mein Herr? Mein Herr. Mein Herr? Mein Herr. Mein Herr? Mein Herr. Mein Herr? Mein Herr Philosoph. Man hat mir viel Gutes von euch erzählt. In welchem Gebiet wünschen Sie Ihre Kenntnisse zu vertiefen, mein Herr Jodin? In allen möglichen. Ich brenne darauf, ein grundgelehrter Mann zu werden. Oh, eine außerordentlich schöne und würdige Auffassung. Nam sine doctrina, vita est quasi mortis imago. Sie verstehen natürlich Latein. Ja. Nur aber tun Sie immerhin, als ob ich es nicht verstünde und erklären Sie mir den Sinn davon. Es heißt, dass das Leben ohne die Wissenschaft so gut wie ein Bild des Todes ist. Ah. Ich darf natürlich die Anfangsgründe sämtlicher Disziplinen bei Ihnen voraussetzen. Jawohl. Kann lesen und schreiben. Aha. Ja. Ja, es sind zwei Dinge, die ich lernen will. Ja, das eine ist mir außer Haus vonnöten und das andere hier in meinen vier Wänden. Da müssen wir also Ich will Geist haben, wissen Sie, und mich mit Personen von Stand über alles unterhalten können, was auch vorkommt. Fangen wir also zum Zweiten. Ich habe eine erwachsene Tochter, die von meiner Frau selig eine große Geschicklichkeit im Reden und einen sehr rechthaberischen Sinn geerbt hat. Das wäre doch sehr Ihr einfach. Sollt mir beibringen, wie ich es anstellen muss, dass immer ich es bin, der den letzten Trumpf in der Hand hat und Sie auf das, was ich vorbringe, nichts mehr zu sagen wisse. Ich verstehe Sie, mein Herr. Da hätten wir denn zuvörderst mit der Logik den Anfang zu machen. So, na und die Moral? Die Moral? Ja. Die Moral. Sie handelt von der Glückseligkeit. Sie lehrt uns, die Aufwallungen unterdrücken und die Leidenschaften zügeln. Nein, davon will ich nichts hören, bitte. Oh nein, ich bin hitzig wie der Teufel. Und wenn ich zornig bin, da will ich mich austoben, Geschirr zerschmeißen und so. Ganz wie Sie wünschen, meine Herren. Ja, aber bitte, wie dem auch sei, für heute bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Ich erwarte einen großen Herrn, der mir die Gnade weiß, sich meinen Freund zu nennen. Ja, ach ja, und noch eins. Ich muss Ihnen schnell etwas vertrauen. Ich bin verliebt in eine sehr, sehr vornehme Dame. Ja, eine hohe Standesperson. Und ich wollte gern, dass Sie mir ein Briefchen, das ich ihr zu Füßen fallen lassen will, zu schreiben helfen. Mit der größten Bereitwilligkeit, mein Herr. Das wird doch recht galant sein. Allerdings. Wünschen Sie in Versen an die Dame zu schreiben? Nein, oh Gott, nein, nicht in Versen, nein. In Prosa? Nein, weder in Prosa noch in Versen. Es muss aber notwendig eines von beiden sein. Wieso denn? Warum denn? Deswegen, mein Herr, weil man sich auf keine andere Art ausdrücken kann, als entweder in Versen oder in Prosa. Ja, und was wir hier miteinander reden, wir beide da? Das ist Prosa. Was? Wenn ich sage, Nicole, hol mir meine Pantoffeln und gib mir meine Schlafmütze, so ist das Prosa? Prosa, mein Herr. Meiner Treu. Also so habe ich schon länger als 40 Jahre Prosa geredet und habe nicht das Geringste davon bemerkt. Also ich bin Ihnen ungemein verbunden, dass Sie mir das gesagt haben. Ja, also ich wollte der Dame in dem Briefchen gerne sagen, schönste Marquise, Ihre schönen Augen machen, dass ich vor Liebe sterbe. Oh. Naja, aber ich möchte diese recht elegant, ich meine, ich möchte, dass dies recht artig herauskäme. Sie werden das machen können. Sehr wohl, mein Herr. Ach, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, bitte, bleiben Sie noch in meinem Haus, mein Herr. Ich möchte mich nachmittags, wenn ich die Zeit dazu finde, noch mit Ihnen unterhalten. Der Herr Graf kommt die Treppe herauf. Oh, mein Herr. Ja, bis später. Sehr wohl. Mein Herr. Mein Herr Jourdain. Oh. Lassen Sie mich Sie umarmen. Oh, Herr Graf. Oh, Ihr neues Staatskleid. Kleidet Sie über die Maßen wohl. Bei meiner Seele, Sie sind der Mann, auf den ich in der Welt am meisten halte. Es sind keine 2 Stunden her, dass ich in das Königskabinett in diesem Sinne von Ihnen gesprochen habe. Also in das Königskabinett? Mhm. Oh, da haben Sie mir viel Ehre angetan. Dass ich mit dem Wichtigsten anfange. Ja. Ihre Angelegenheiten stehen gut. Was, Sie haben die Frau Marquise gesehen? Mhm. Sie wird die Gnade haben, den Diamanten, den ich Ihnen für Sie eingehändigt habe, anzunehmen? Sie hat ihn angenommen. Oh. Sie trägt ihn. Sie trägt ihn an ihrer Hand. An ihrer Hand? Hier, am kleinen Finger. Oh, am kleinen Finger. Aber sprechen Sie mit der Frau Marquise über diesen... Nein. Sie ist eine so empfindsame Seele. Ja, natürlich. Ach, gebe der Himmel, dass ich bald den Diamanten, ich meine die Hand, die ihn trägt, wiedersehen könnte. Das lassen Sie meine Sache sein. Nein, Ihre Güte beschämt mich aufs Höchste. Noch heute sollen Sie sie sehen. Ehe eine Stunde vergeht, sollen Sie auf der Adelspromenade der Marquise die Hand reichen und ihr aus Ihrer eigenen Kutsche aussteigen helfen. Was, aus meiner Kutsche? Aus des Herrn Jourdain, neuer apfelgrüner Kutsche. Ja, wie sollte das zugehen? Mit ganz natürlichen Dingen. Heute um 1 Uhr nachmittags findet, wie Sie wissen, die feierliche Einholung der Gesandtschaft statt, welche der große Türke an unseren allergnädigsten Herrn entsandt hat. Nein, ich weiß gar nichts davon. Aber ich habe doch bei Hofe angeordnet, dass man Ihnen als meinem Freunde die Einlasskarten dazu schicken soll. Ach. Nein, über die Unordentlichkeit bei den Departements. Ich werde ein Donnerwetter schlagen. Was meinetwegen? Bei Hof ein Donnerwetter? Lassen Sie das meine Sorge sein. Heute nachmittags also, wie gesagt, wir sprachen von der türkischen Zeremonie. Sie lieben doch Zeremonien? Doch, mir geht nichts darüber. Die Marquise befindet sich unter den Damen, ja, für die eine Tribüne in den inneren Gemächern errichtet ist. Aha. Aber wie ich zufällig weiß, ist sie in Verlegenheit wegen ihrer Kutsche. Wie steht es nun mit Ihrer schönen neuen apfelgrünen Kutsche, Herr Jourdain? Ja, sie ist alle Zeit zu Ihrer Verfügung. Sie brauchen nur zu befehlen, dass angespannt wird. Das wäre ja vortrefflich. Sie bieten durch mich der Marquise Ihre Karosse an für die Zeremonie und die Rückfahrt. Ja. Ich mache den Kavalier und begleite die Dame. Ihnen bezeichne ich ganz genau den Platz, wo wir nachmittags anhalten werden. Wohl. Es soll eine Stelle auf der Adelspromenade sein. Adelspromenade. Der Lakai will abspringen, aber ehe er an den Wagenschlag kommt, sind Sie schon vorgesprungen und haben mit vollkommener Kavaliergrazie den Schlag geöffnet. Die Stufe fällt herab. Sie reichen der Dame die Hand. Mein Gott, mich trifft der Schlag, mich trifft der Schlag. Ich meine, die Hand vor aller Augen. Ja, meinen Sie denn, Herr Graf, dass es die Möglichkeit ist? Mir stehen für meinen Freund Jourdain noch ganz andere Möglichkeiten vor Augen. Oh Gott, Sie erinnern mich. Das Diner für die Marquise heute. Ich werde sofort alles anordnen. Oh Gott, ich bin ja überglücklich. Sie wissen nicht, wie Sie mich beschämen. Nein. Das Wort will ich nicht wieder hören. Aber ich wollte mit Ihnen auch von meinen Angelegenheiten sprechen. Im Ernst, mein Herr Jourdain, Sie haben mir zu verschiedenen Malen Geld vorgeschossen. Ja, ich bitte Sie, reden Sie davon heute nicht, gnädiger Herr. Aber zum Kuckuck, ich bin hergekommen, um davon mit Ihnen zu reden. Ich weiß wiederzugeben, was man mir braucht. Ja, aber daran zweifle ich doch nicht, Herr Graf. Ich will das Zeug in Ordnung. Nein, Sie haben andere Verabredungen heute. Ich bitte Sie, sich doch nicht zu inkommodieren. Wir behandeln jetzt Geschäfte und ich will genau sein. Sie halten sich doch nur auf, Herr Graf. Die Summe also, wenn Sie schon solche Eile haben? Ja, also bitte summa summarum. Nur 50.000 ist ja auf die Kinder. Wie viel? Ich sage 15.800 Livre. Vorzweiflich 15.800 Livre. Legen Sie jetzt noch 200 Pistolen dazu, so beträgt es gerade 18.000 Livre, die ich Ihnen in den allernächsten Tagen auf das Genaueste zurückzahlen werde. Ich sehe, es macht Ihnen Ungelegenheiten. Nein, nein! Ach, sagen Sie es doch frei heraus. Aber ich bitte Sie, Herr Graf, indessen Sie die Güte haben, im Stall Ihre Anordnung zu treffen, will ich gehen und das Geld holen. Ich weiß nicht, was an Ihnen ist, mein lieber Herr Jourdain. Auf Ihren Gewissen. Ich frage mich manchmal selber, Graf Dorant, frage ich mich, womit bezaubert dich dieser Herr Jourdain? Also, es ist erstaunlich, Herr Graf, wie gütig Sie sind, mir das zu sagen. Und ich kann sagen, was die Sympathie betrifft, so ist dieselbe ganz meinerseits. Ach, dafür muss ich Sie umarmen, mein Herr Jourdain. Herr Graf. Und nun? Bis zum Nachmittag. Heda, Herr Jourdain! Was soll's? Fräulein Lucille, hier ist Ihr Vater, mit dem Sie sprechen wollten. Also, was ist denn? Ich habe wenig Zeit. Was gibt's da zu lachen? Ja, was ist denn das für ein Gegacker, du Gans? Wie unser Herr aus? Nicole! Wie unser Herr aussieht! Ich gebe dir die größte Maulschelle, die jemals in der Welt gegeben worden ist! Verschwinde sofort! Lampisch! Na, und du, meine Tochter? Bist du gekommen, um mir zu sagen, dass du dein starkköpfiges Betragen bedauerst? Dass du jeden Gedanken an diesen Herrn Cléant aufgibst und dass du es mir überlässt, eine passende Partie für dich auswendig zu machen? Dann soll mir die Störung willkommen sein. Ich bin mit Ihrer gnädigen Erlaubnis, mein Vater, gekommen, um mit Ihnen von Ihren Angelegenheiten zu sprechen. Oh, das wäre? Ja, man hat mir gewisse Mitteilungen gemacht. Das hier? Ja, eine Person betreffend, der Sie in unbegrenztem Maße Ihr Vertrauen und Ihre Freundschaft schenken und die beider nicht würdig ist. Ach, und wer wäre diese Person? Der Herr, der Sie eben verlassen hat. Meine Tochter, höre mich gut an. Die Person, gegen die du eben deinen Mund aufgeworfen hast, verdient, dass du sie höchlichst respektierst. Ja, vermagst du denn nicht zu erkennen, welche Ehre mir geschieht, wenn ein solcher Herr in meinem Hause verkehrt, der bei Hof aus- und eingeht? Ja, aber das, was Sie da sagen und was er Ihnen vorspiegelt, ist eben weit entfernt von der Wahrheit. Und man will sich anheischig machen, zu beweisen, dass man bei Hofe sein Gesicht so wenig kenne als das Ihres Kutschers Matthias. Umso genauer aber in anderen, weniger ehrenvollen Orten. Ich will nichts hören von all diesen niederträchtigen Ohrenbläsereien. Aber das sage ich dir. Sie irren sehr, mein Vater. Das, was mich antreibt, ist doch allein der Eifer für Ihre Ehre. Diesen Eifer für meine Ehre wirst du ausgezeichnet an den Tag legen, wenn du seiner Gnaden, dem Herrn Grafen, so begegnest, wie ich dir befohlen habe. Als einem Manne, der nicht nur deinem Vater über alles wert und teuer ist, sondern vielleicht vom Schicksal bestimmt sein könnte, zu dir selber in ein noch näheres und noch ehrfurchtgebietenderes Verhältnis zu treten. Wie? Mein Vater? Mein Vater! Ich habe keine Zeit und keine Lust mehr, von einem Rotznäschen von Tochter die Laune verderben zu lassen. Ich will den Namen dieses Herrn Cléant nicht mehr einmal hören. Um Vergebung, mein Vater. Aber er ist mir nicht über die Lippen gekommen. Was? Wieso? Ach so! Ist er vielleicht mir über die Lippen gekommen, was? Ich verbiete mir, deine Spitze zu antworten! Ich bin oberster Richter in meinem Haus, oder bin ich nicht? Antworte mir! Sie müssen mit sich selber darüber uneins sein, mein Vater, dass Sie von mir diese Auskunft verlangen. Wieso? Was heißt das? Was soll das? Ich wünsche, dass diese Bürgers- und Kaufmannssprösslinge, diese Clients und wie sie heißen mögen, den Gedanken an meine Tochter aufgeben und das ein für alle Mal. Ja, mein Vater, war denn Ihr leiblicher Vater nicht Tuchhändler an der Porte Saint-Innocent? Was, mein... Also, du bist ja ganz übel und oberflächlich unterrichtet. Aber mein Vater, ich hab's doch noch in den Ohren, als wäre es gestern. Obwohl ich damals ein sehr kleines Mädchen war. Wie Sie zu mir sagten, das ist Tuch aus Großvaters Laden. Das hat eine andere Haltbarkeit als das gewöhnliche Zeug. Ja, das auch. Ich meine, dass Sie heutigen Tags überall feil halten. Wenn du dergleichen ungereimtes Zeug in den Ohren hast, mein Kind, so befehle ich dir, deine Ohren auszuwischen. Mein Schwiegersohn wird ein Edelmann und kein anderer, hast du mich verstanden? Ich aber Vater... Kein Aber! Ist Leon ein Edelmann? Nur klipp und klar, ohne Umschweife. Er hat den Vorzug gehabt, 6 Jahre in der Armee zu dienen. Sein Vermögen setzt ihn in den Stand, einen ansehnlichen Rang in der Gesellschaft einzunehmen. Und das Zutrauen des Ministers, der ihn in sein Kabinett gezogen hat... Also, er ist kein Edelmann. Bekommt dich also nicht. Ihre Logik ist unanfechtbar, mein Vater. Und wäre nicht meine Hoffnung auf Herz. Oh, ich weiß, wo du diese Hartköpfigkeit her hast. Aber dir... Und aller Welt zum Trotz will ich eine Gräfin aus dir machen. Ich kann nichts dafür, mein Vater, dass ich bin, wie ich bin. Und es tut mir leid, wenn ich ihn missfalle. Na also, weg ist sie. Hey, Lakaille! Hey! Herr Gnaden? Man soll meine Tochter sofort wieder hereinholen. Tochter hereinholen? Und soll mir den Lehrer hereinrufen. Welchen meint der Herr? Wieso, welchen? Ach so, den Philosophen natürlich. Den Philosophen. Ich will, dass er in meiner Gegenwart die Antworten gebe, die ich schuldig geblieben bin. Nicole, Cleons Brief sollte mich freuen und er ängstigt mich. Ja. Er sagt mir, dass er nunmehr willens sei, jedes Mittel zu brauchen, um in meinen Besitz zu gelangen und dass die Schwächen meines Vaters mehr als ein taugliches Mittel dazu bieten. Da ist jemand an der Tür. Es ist nur der Diener von Cleon. Und er kommt, verehrtes Fräulein, Psst. Zu melden, dass sein Herr Cleon ihm auf dem Fuße folgt. Bist du vorsichtig ins Haus gegangen? Hm. Nicht zum Haupttor herein, nicht über den Hof? Seien das Fräulein außer Sorge. Wir verstehen das, meine Herren und ich. Versteht ihr das? Dann ist es höchste Zeit, dass ihr es wieder verlernt. Oh. Wenigstens, was deinen Herrn betrifft. Sie sollten mit ihm diskutieren. Er wird jeden Moment hier sein. Meine kleine Nicole, wie geht es dir? Du scheinst ja sehr guter Laune, Coviel. Ja, ich bin es. Denn mir ist etwas in die Finger gekommen, das mehr als Gold wert ist. Was? Mein Herr und ich. Wir werden dem alten Jourdain türkisch kommen. Türkisch? Es ist unglaublich, aber es ist wahr. Wo ein Genie ist, da finden sich Wege. Und das Genie bist du? Das Genie, meine gute Nicole, lässt sich nicht mit Händen greifen. Ihre 1000 glotzen hin auf einen alten Narren. Seine Narrheit ist ihnen im Wege und da wollen sie um sie herum. Wollen seine Narrheit einschläfern, ihr was abhandeln, ihr den Wind abgewinnen, was weiß ich, ich nicht. Wo sie das Hindernis sehen, sehe ich den Weg. Du bist ein unbequemer Narr, sage ich. Ich will dich noch närrischer machen und mitten durch deine Narrheit hindurch an mein Ziel kommen. Und dein Herr ist da gleichen Sinnes? Nicole, ja. Mir kommt vor, es hat an der Tür geklopft. Das ist mein Herr Cleon. Nicole, öffne schnell. Ja, ich eile. Meine Lucille. Oh, mein Cleont. Sie sind verstimmt? Sie bemerken alles im ersten Augenblick. Mein Brief hat Ihnen missfallen? Mhm. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Geliebte durch die Ungeduld verletzt werden könnte, die man an den Tag legt, um sie zu besitzen. Ihr Männer habt eine sehr vielfache Weise zu lieben. Wir Frauen haben nur eine einzige. Worauf wollen Sie hinaus? Mein Vater... Es ist nun einmal mein Vater. Lucille, was immer wir ins Werk setzen wollen, um die Zustimmung Ihres Vaters meinetwegen zu erschleichen, es wäre Unrecht, wenn es in der Absicht geschehe, ihm die kindliche Ehrfurcht zu entziehen. Im Gegenteil, es geschieht, um ihn mit einer verdoppelten Zärtlichkeit zu umgeben, respektvoll über ihn zu wachen, ihn die unschädlichen Folgen seiner Schrullen genießen zu lassen, die schädlichen und gefährlichen aber von ihm abzuwehren. Ihr Kopf ist um so viel stärker als der meinige. Aber er hilft mir bei Ihnen nicht so viel. Das sehe ich. Geben Sie mir diesen unseligen Brief, damit ich ihn wenigstens in 1000 Stücke reiße, bevor ich Ihnen Adieu sage. Cleont, sieh, Nicole, wie er mich in der Hand hat. Aber wenn ich zu allem Ja und Amen sage, mich wie eine Puppe in Ihre Hand gebe, Ihnen selbst, Cleont, ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, aber wird Ihnen denn ein krummer Weg gefallen, durch den Sie mich vielleicht erlangen können? Mir? Lucille... Wofern ich das Paradies erwerbe, ist es mir nicht gleichgültig, auf welchem Wege ich dahin gelangt bin? Oh! Mein Gott, wenn es der Vater wäre. Er hat mir sehr streng verboten, Sie noch einmal zu sehen. Es ist Herr Jourdain. Schnell, Gehen Sie alle drei die hintere Treppe hinunter. Kommt, Leon. Ja. Schnell, Corbiel. Nicole? Ja? Wo ist meine Tochter? Man hat mir gesagt, dass ich sie hier finden würde. Also im Augenblick war sie hier. Ich wette, sie ist Ihnen auf der hinteren Treppe entgegengegangen. Ja? Rufe sie, soll sofort hier vor mir erscheinen. Ja, Herr Schotter. Kommen Sie, Herr Philosoph. Wir müssen uns auf spitze Einwürfe gefasst machen. Oh, ich werde in der Kunst der Dialektik diesem jungen Mädchen gewachsen sein. Herr Chaudet, hier kommt das Fräulein Tochter. Guten Morgen, lieber Vater. Tochter, dass du mir die Hand küssest, das ist in Ordnung, aber genügt nicht. Vortrefflich, nur weiter. Ich erwarte von dir zu hören, dass du alles, was ich dir bei unserer letzten Unterredung gesagt habe, beherzigt hast. Wären wir allein, mein Vater, und nicht diese Herr in ihrer Gesellschaft. Schweig! In allen deinen Reden ist keine Vernunft drin, keine Logik. Weiter. Bereits. Was? Bereits. Ach ja, nee, ja, sehr richtig. Bereits die Völker des Altertums haben die unbedingte väterliche Autorität für den Grundstein ihrer Staaten erklärt. Sehr gut. Die Chinesen, in Betracht der väterlichen Autorität besonders streng, haben es den Kindern bei schwerer Ahndung untersagt, sich auch nur nach den Namen der ihnen bestimmten zukünftigen Ehegatten zu erkundigen. Ja, da hörst du, sogar die Chinesen. Wenn ich auch nicht weiß, mein Herr, wer sie sind und wie sie dazu kommen, sich in dieses Gespräch eines Vaters mit seiner Tochter einzudrängen. Oho, bitte, da habt ihr's. So will ich Ihnen doch sagen, dass Ihre Chinesen recht arme, bedauernswerte Geschöpfe sein müssen, wenn sie der Liebe so wenig Raum geben. Aufgrund der Liebe, mein Fräulein. Auch Geschlechtsliebe, Herr Jourdain. Oder Libido. Erfolgt einzig und allein die Paarung der wilden Tiere. Mein Herr, was unterstehen Sie sich? Ich fordere dich auf, diesen Herrn, welcher ein Philosoph und mein Lehrer in den Wissenschaften ist, mit der gleichen Ehrfurcht zu begegnen wie mir selbst. Mein Vater, ich bin nicht fähig, die Ehrfurcht, welche ich Ihnen schuldig bin und die meinem Herzen eingewurzelt ist, mit einem Schlag auf eine andere Person zu übertragen. Na bitte, da habt ihr den Stahlkopf. Ich bitte meinen Vater um die Erlaubnis, mich zurückzuziehen und sie mit diesem Herrn allein zu lassen. Mein Fräulein, diese Tränen vermögen nichts über unsere Herzen. Gar nichts, mein Fräulein. Sie irren sich in Betreff der Gefühle dem im Augenblick nicht zu erwähnenden jungen Mann gegenüber. Sie glauben zu lieben, sie lieben nicht. Ihr eigenes Betragen straft ihre Aussagen Lügen. Wie, mein Herr? Ja, wieso eigentlich? Allerdings, mein Fräulein, das Bild des liebenden Mädchens steht in scharfen Umrissen vor uns. Catull, Tibull, Properz, vor allem aber Ovid, haben es mit Meisterhand entworfen. Das liebende Mädchen lächelt vor sich hin. Ja, trällernd obliegt sie ihrem Geschäft. Trällernd, ja, so. Das ist ja zu viel, mein Herr. Nein, bitte, läuft einfach davon. Ich eile ihr mit ihrer Erlaubnis nach und werde mit neuen Argumenten den Sieg unserer Sache vollenden. Herr Jourdain. Ich suche sie schon im ganzen Haus. Es ist ein fremder Herr unten, der sagt, er habe sie vor vielen Jahren gut gekannt. Sagt er so. Nee, also dann führen die vor der Treppe hinauf. Mach aber schnell. Ich erwarte hohe Gäste zum Essen. Mein Herr! Da ist er schon. Ich weiß nicht, ob ich die Ehre habe, von Ihnen gekannt zu sein. Nein, mein Herr. Ich habe Sie sehr klein gekannt. Mich? Sie. Ich war mit Weiland, Ihrem Herrn Vater, sehr befreundet. Mit Weiland, meinem Vater? Jawohl, das war ein echter Kavalier. Mein Vater? Ihr Vater? Sie haben ihn näher gekannt. Das will ich meinen, so wie ich dieses Haus kenne. Und Sie haben ihn als Edelmann gekannt. Selbstverständlich. Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was verschafft mir die Ehre des Besuches? Ich bin erst seit 4 Tagen von meiner letzten Reise zurück. Und da ich an allem, was Ihr Haus betrifft, aus alter Anhänglichkeit großen Anteil nehme, so komme ich, um Ihnen eine außerordentliche Nachricht zu bringen. Eine gute? Die denkbar beste. Ja, das wäre? Sie wissen natürlich, dass der älteste Sohn des Großtürken hier ist. Ja, ich habe gehört, dass man eine türkische Gesandtschaft mit großen Zeremonien empfangen hat. Eben. Unter der Gesandtschaft befindet sich der leibliche Sohn des Großtürken. Ach. Natürlich in strengstem Inkognito. Inkognito? Nicht. Aber es ist Ihnen doch nicht unbekannt, dass er sich schon seit Wochen mit seinem Gefolge in einem Palast in der Vorstadt aufgehalten hat. Dicht neben eurem Sommersitz. Meine Treue, das habe ich nicht gewusst. Oho, so wissen Sie auch nicht, dass er sterblich in Ihre Tochter verliebt ist. Der Großtürke in meine Tochter? Wo hat er die denn gesehen? Jeden Vormittag im Garten Ihres Vorstadthauses. Na. In den er von der Terrasse seines Palastes hineinsieht. Der Sohn des großen Türken in meinem kleinen Garten. Jawohl, und er will Ihr Schwiegersohn werden. Ja. Der Sohn des Großtürken will mein Schwiegersohn werden. Seine kaiserliche ottomanische Hoheit, der Sohn des Großtürken, will Ihr Schwiegersohn werden. Als ich ihm meine Aufwartung machte, unterhielt er sich mit mir. Ich verstehe natürlich seine Sprache und spreche sie, wie ich da mit Ihnen rede. Und da sagte er mir unter anderem, Akiam Kroxoleron ala Mustaf Gidelo Mama Hanem Barahini Ossere Karbulat. Karbulat? Karbulat? Bubul. Das heißt, hast du das bezaubernde junge Mädchen nicht gesehen? Die Tochter des Herrn Jourdain, eines Pariser Edelmannes? Das sagt der Sohn des Großtürkens. Ja. Als ich ihm antwortete, dass ich sie sehr genau kenne und ihre Tochter gesehen hätte, sagte er, ah, Marababa Sahem. Das heißt, heißt auch auf Türkisch, ah. Ah, wie sehr bin ich in sie verliebt. Marababa Sahem heißt also, ah, wie sehr bin ich in sie verliebt. Ja, meine Treue, Sie tun gut, mir das zu sagen, denn ich hätte nun und nimmer geglaubt, dass Marababa Sahem heißen sollte. Ah, wie sehr bin ich in sie verliebt. Nein, das Türkisch muss ja eine ganz wunderbare Sprache wunderbarer sein. Als man glauben sollte. Wissen Sie, was Kakaraka Muschem heißt? Kakaraka Muschem? Nein. Das heißt, meine liebe Seele. Ja, Kakaraka Muschem heißt meine liebe Seele? Ja. Das ist ja prächtig. Kakarakamusche, meine liebe Seele. Nein, sollte man das wohl glauben? Nein, also da steht ja mir der Verstand still. Kurz, um meinen Auftrag ganz auszurichten. Er will bei Ihnen um Ihre Tochter werben und um einen Schwiegervater zu haben, der seiner würdig ist, will er Sie zum Mama Muschi machen. Das ist eine sehr hohe Würde in seinem Lande. Mama Muschi? Ja, Muschi. Das heißt in unserer Sprache so viel als Paladin. Ja. Es ist der höchste Adel, der sie den größten Herrn der Erde gleichstellt. Der Sohn des Großtürken ehrt mich sehr. Ich bitte Sie, mich zu ihm zu führen. Da bitte ich ihm meinen Dank abstatten. Was Dank? Er kommt ja zu Ihnen. Ja, was denn? Zu mir ins Haus? Und das sofort. Ja. Er will Ihnen seinen ersten Besuch machen. Bei der zweiten Begegnung, die in Ihrem Landhaus stattfinden soll, will er die Zeremonie Ihrer Standeserhöhung vornehmen. Die sogenannte türkische Zeremonie. Und dann sogleich die Unterzeichnung des Ehekontraktes. Ja, aber wie denn? Ich meine, der eins so schnell nach dem anderen? Seine Liebe verträgt keinen Aufschub. Naja, also was mich dabei nämlich in Verlegenheit bringt, ist dies. Meine Tochter ist nämlich ein sehr starrsinniges Ding und sie hat sich einen gewissen Kleont in den Kopf gesetzt. Oh, ist das der gleiche Kleont? Ja, das ist er. Ich meine, den ich in Gesellschaft getroffen natürlich, habe? Natürlich, ja. Ah, ein junger Mensch. Nicht von Adel. Nein. Übrigens gut aussehen. Ja, so bitte, ich meine. Den der Minister mit Auszeichnung zu sich gezogen hat. Ja, dieser ist es. Der Sohn des Großtürken wird ja diese Grille schon austreiben. So? Übrigens, dieser Kleonte sieht dem Sohn des Großtürken nicht unähnlich. Ach. Gar nicht unähnlich. Im Notfall könnte einer für den anderen gelten, rein äußerlich genommen. Äußerlich. Die Liebe, die sie für den einen hat, kann also ohne viel Unbequemlichkeit auf den anderen übergehen. Bitte sagen Sie ihr das selber, ja? Ich lasse Sie kommen, ich lasse Sie sofort kommen. Ich möchte, dass sie das aus Ihrem eigenen Munde hört. Oh, ich kann unmöglich länger verziehen. Lakai! Euer Gnaden? Meine Tochter soll sogleich zu mir in dieses Zimmer kommen. Tochter soll kommen? Mein Herr, ich bitte Sie ihn. Ich höre den Sohn des Großtürken kommen und die Höflichkeit fordert, dass ich ihm bis an den Fuß der Treppe entgegeneile. Ja, natürlich. Mein Vater, Sie haben mich rufen lassen. Psst! Hörst du das, mein Kind? Du musst dich jetzt auf ganz außerordentliche Dinge gefasst machen. Ich höre eine Art von Musik wie bei einem Maskenzug. Wir sind doch nicht im Karneval. Allerdings nicht. Es ist seine Hoheit, der ottomanische Prinz, der Sohn des Großtürken, der in diesem Augenblick die Schwelle unseres Hauses betritt. Der Sohn des Großtürken? Und weißt du, was er mir zu sagen hat? Er hat Ihnen was zu sagen? Allerdings. Ja, wie sollte ich denn das erraten? Dass er mein Schwiegersohn werden will. Ja. Was sagen Sie dazu, mein Vater? Was ich dazu sage? Wenn der Sohn eines großmächtigen Monarchen mein Haus betritt, um meine Tochter zu einer der größten Damen unter der Sonne zu machen. Ja, aber mein lieber Vater, bedenken Sie doch, ob so etwas in der Natur der Dinge liegt. Na, ich dächte, die Wirklichkeit, dass es geschieht, ist Beweis genug dafür, dass es in der Natur der Dinge liegt. Ja, aber kommt es Ihnen denn nicht in den Kopf, dass all dies darauf angelegt sein muss, Sie zu betrügen? Nein, das kommt mir nicht in den Kopf. Oder Sie zu verspotten? Ach, außer dir hat niemand solche Gemeinheiten im Sinn. Ja, und das zweideutige Gesindel, das Sie um sich gezogen haben? Was? All diese Menschen, die darauf aus sind, Sie auszunützen und die jetzt sicherlich im Sinn haben, Ihnen den größten Streich zu spielen, der Ihnen je im Leben gespielt worden ist. Ja, freilich. Ich bin ja gar so leichtgläubig. Ja, aber lieber Vater... Ach Gott, ich kenne wahrscheinlich die Welt nicht, was? Ich habe keine Ahnung, wie es in den höchsten Kreisen zugeht, hä? Ja, und Sie würden wirklich dem ersten besten Menschen, der sich mit Titeln und Namen behängt, der sich wie ein Narr mit Schellen in Ihr Haus bringt... Der Sohn des Großtürken ist der erste beste Mensch. Sie würden irgendeinen gewissenlosen Hochstapler... Der Sohn des Großtürken ist ein Hochstapler! Ihr Fleisch und Blut preisgeben, mich gegen meinen Willen einem solchen... Vieh verheiraten? Na, ich verbiete dir solche niedrigen Ausdrücke. Mein Vater. Psst, Ruhe. Psst. Seine Hoheit naht. Achtung, Frau Lucille, wir sind des guten Freund. Ich bitte Sie, erklären Sie diesem Mädchen. Ich will nichts erklärt haben. Nur ein Wort. Ich mache mir nichts aus einem Wort von Ihnen, mein Herr. Herr Jourdain, wenn das Fräulein nur ein Wort von mir insgeheim anhören will, verspreche ich Ihnen, dass sie allem beistimmen wird, was Sie wünschen. Ich will nicht beistimmen. So hören Sie mich doch nur. Hör ihn doch. Nein, ich will ihn nicht hören. Er wird dir sagen, ich will nicht, dass er mir etwas sagt. Das ist so, was für ein Starrsinn in solch einem Mädchen steckt. Wird es dir etwas schaden, ihn anzuhören? Hören Sie mich doch nur an. Nachher können Sie nach Ihrem Gutdünken handeln. Nun? Was? Seit einer Stunde, mein Fräulein, gebe ich Ihnen Zeichen. Sehen Sie denn nicht, dass ich Koviel bin? Was? Begreifen Sie denn nicht, dass wir uns dieser türkischen Verkleidung bedienen, um in die Fantasie Ihres Herrn Vaters hineinzupassen und dass es Kleont selbst ist, der sogleich als der Sohn des Großtürken in dieses Zimmer treten wird? Lassen Sie sich nichts anmerken. Mein Vater. Nun? Ich frage Sie, gibt es nichts auf der Welt, dass sie von ihrem Sinn abbringen könnte? Nein! Nun denn, so füge ich mich ihrem Willen. Na also, siehst du. Ich bitte Sie nur, mich für jetzt zu entschuldigen. So viel weiß ich vom Gebrauch dieser Länder, dass es sich nicht geziemen würde, wenn der Prinz bei seinem ersten Besuch so ohne weiteres mein Gesicht sehen würde. Na gut, mein Kind, geh nur, geh. Ich werde dich entschuldigen. Ambusahim, okiboraf giordina salam alecki. Oh, das heißt, Herr Jourdain, möge euer Herz jaraus, jarein dem blühenden Rosenstock gleichen. Ich bin eurer türkischen Hoheit ganz ergebener Diener. Kavigar kampotos din mora. Ustin jok salamaleki basum basalamoram. Er sagt, der Himmel verleihe euch die Kraft des Löwen und die Klugheit der Schlange. Seine türkische Hoheit erzeigt mir zu viel Ehre. Und ich wünsche ihr alles mögliche Glück. Ossa binamen sadok babariora kavura. Kakatu abasolem neba moschale gemimbra auf aspiristo. Was hat er gesagt? Danke. Bellman. Was heißt das? Er will, dass Sie von morgen früh an Ihr Gartenhaus in der Vorstadt beziehen, um sich für das türkische Zeremoniell vorzubereiten. Und er legt Ihnen in Bezug darauf das strengste Geheimnis auf. Mich aber bedeutet er, mich seinem Gefolge anzuschließen. Das alles besagen die zwei Worte? Blem, blem? Ja, das ist so in der türkischen Sprache. Die sagt viel mit wenig Worten. Ukasa alla Mamoni. Er sagt, er will sich jetzt zurückziehen und wünscht den Frieden auf ihrer Hauptumbrella. Ich bin seiner türkischen Hoheit sehr verbunden und erwarte ihn in meinem Garten. Ich übersetze es ihm später ein bisschen, versteht er auch unsere Sprache. Kakaragamushem, meine lieben Seelen. Herr Graf mit einer Dame. Oh mein Gott, ich habe hier noch Verschiedenes anzuordnen. Sag den Herrschaften, dass ich den Augenblick bei Ihnen sein werde. Kommen Sie, Frau Marquise. Oh, mein lieber Durand. Der gnädige Herr wird sofort erscheinen. Es ist gut. Nicht, Durand. Ich begehe hier wieder eine ziemlich starke Unbesonnenheit. Sie führen mich in ein fremdes Haus zum Essen, wo ich keinen Menschen kenne. Oh, Dorimène, was soll ich denn noch für einen Ort wählen, wo ich aus Liebe Ihnen eine Ergötzlichkeit anstellen kann? Sie wollen doch nun einmal, um kein Aufsehen zu machen, weder Ihr noch mein Haus dazu wählen. Aber ich lasse mich unvermerkt ein, täglich allzu starke Beweise Ihrer Leidenschaft anzunehmen. Oh, Dorimène, ich liebe Sie mehr als mein Leben. Aber dies fremde Haus und der große Aufwand, den Sie meinetwegen machen, verursacht mir doppelte Unruhe. Ach, Madame, das sind ja alles nur Kleinigkeiten. Ich weiß wohl, was ich rede. Unter anderem ist ja der Diamant, den Sie mich anzunehmen genötigt haben, von einem so großen Wert. Oh, Madame, legen Sie doch an der Sache keinen so großen Wert, weil die meine Liebe noch viel zu schlecht für Sie hält. Oh, da kommt der Herr vom Hause. Bitte, und kein Wort über den Diamant an Herrn Schutter. Gnädige Frau, es ist eine große Ehre für mich, dass Ihre Gnaden die Gnade für mich haben, mich der gnädigster Gegenwart zu beehren. Es ist schon genug, Herr Jourdain. Die Frau Marquise liebt die langen Komplimente nicht sehr. Dorant, nennen Sie mich nicht mit einem Titel, der mir nicht gehört. Ich bin nur eine einfache Witwe. Sie haben den Adel des Herzens, Angebetete. Hier sehen Sie meinen besten Freund, Madame, Herrn Jourdain. Ich soll melden, der Freund des Herrn Grafen. Ah, das ist der Vicomte Mascarille, den ich gebeten habe, mit Herrn Jourdain und uns zu speisen. Und zwei vornehme Damen aus Madrid mit ihrem diensttuenden Edelmann. Entschuldigen Sie mich, ich will die Herrschaften begrüßen gehen. Sie sind so zurückhaltend. Dass ihr nicht aus der Rolle fallt, dass ihr euch auf das Anständigste betragt. Der Alte muss euch für die edelsten Edelleute der Welt halten. Machen Sie sich keine Sorgen. Meine Freunde, das ist Herr Jourdain, der reiche, elegante Weltmann, von dem ich Ihnen so viel gesprochen habe und mit dem wir heute das Vergnügen haben zu speisen. Herr Jourdain, das ist der Vicomte Mascarille, einer der glänzendsten Kavaliere unter den Fahnen des Königs, solange er nicht vorzieht, den ihm gebührenden Platz bei Hofe einzunehmen. Ich bin sehr glücklich, den Herrn Vicomte in meinem Hause zu begrüßen. Bitte. Das ist Donna Maria Manrique de Lara, siebente Herzogin von Montres Claros, Gräfin von Treviglia und Pastra. Und dies ist ihre jungfräuliche Schwester, Donna Lucetta Catalina. Und der diensttuende Edelmann der Damen, Don Alfonso de Garonna. Das ist kolossal. Herr Graf, ich bin vor Überraschung überglücklich, solche Herrschaften in meinem Hause zu empfangen. Und es ist alles bereit, gnädiger Herr. Ach, ich bitte meine hochverehrten Damen und Herren, mir die Ehre zu erweisen und gnädigst die Güte zu haben, mit mir zu Tisch zu gehen. Herr Graf, ich bin sehr glücklich. Ich hätte niemals gedacht, dass meine ersten Gespräche mit solchen Herrschaften so leicht und ungezwungen vonstatten gehen würden. Aus Herr. Ja. Landa. Da. Da dran. Ein Moment, schön und da. Das ist ganz bezaubernd. Ein Salmen vom Rhein nach Pfalzgrafenart. Hiezu ein weißer Burgunderwein. Graf, das ist ein allzu prächtiges Souper, das Sie mir da geben. Oh, Sie verlieben zu scherzen, nicht, Frau? Ich wollte wünschen, dass es Ihrer würdig wäre. Herr Jourdain hat recht, Madame, dass er so redet. Und er verpflichtet mich wirklich, dass er in seinem Hause die Wirtstelle so gut vertritt. Eine Hammelkeule in italienischer Weiß. Hiezu ein Wein von Bordeaux. Oh, Was sind das für schöne Hände? Die Hände sind sehr mittelmäßig, Herr Jourdain. Sie wollen aber vielleicht von dem Diamanten reden, der gewiss sehr schön ist. Nein, nein, aber gnädige Frau, ich? Nein, nein, davor bewahre mich der Himmel. Nein, nein, das wäre nicht galant gehandelt. Oh, nein, nein. Und der Diamant, das ist etwas ganz Geringes. Ach, was, erfinden Sie? Sie sind wohl sehr verwöhnt, was? Sie sind gar zu gnädig. Herr Jourdain, wir wollen noch ein wenig der Musik zuhören. Ja, bitte, bitte. Die Musik ist zu reizend und von einer ganz besonderen Art. Ich habe sie so angeordnet. Ja, er hat es angeordnet. Sehr reizend, Herr Jourdain. Hören Sie doch, wie das, was gespielt wird, sich zu dem schickt, was man uns aufträgt. Schickt sich außerordentlich. Ein kleines Gericht von Drosseln und Lärchen auf Salbei und Thymian. Ach, Lärchen. Hierzu ein Wein von Epernay. Eine so hübsche Musik, als nur zu denken ist. Ja, ich sehe aber hier etwas, Ihre Gnaden, das noch schöner ist. Ja, der Herr Jourdain ist ja sehr gelangt. Wie, Madame, für was sehen Sie denn den Herrn Jourdain an? Ich wollte nur, dass Sie mich für das ansehen, was ich gerne sagen möchte. Ach. Ja, Sie kennen ihn noch nicht. Ja, sie kann mich kennenlernen, sobald es ihr beliebig sein wird. Er ist ein Mann, der seine Antwort parat hat. Eine Omelette, hiezu ein süßer Portugieser Wein. Allergnädigst, Prosit. Danke. Ich könnte Ihnen etwas erzählen, gnädige Frau, das Ihnen sehr gefallen würde. Ja, na was denn? Aber es ist ein großes Geheimnis. Ja. Wenn Sie wissen, wer heute Nachmittag in diesem Hause gewesen ist, dann würden Sie es niemals bereuen, zu mir gekommen zu sein. Was? Ich bereue es ohnehin nicht. Nicht der Herr Durand? Oh, Madame. Ja. So ist ja die Natur von uns Frauen, dass wir uns Schritt für Schritt weiterziehen lassen, bis wir endlich dort sind, wo man uns haben will. Ja, nicht wahr, Herr Jourdain? Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben kein so vollkommenes Souper gesehen. Na ja, wirklich, und keins, das mir so viel Freude gemacht hat, Herr Dorant. Aber das ist ja gar nichts. Ich werde Ihnen demnächst noch ganz andere Festlichkeiten anrichten lassen. Ja, Sie sollen demnächst bei mir einen Mamelucken hinter jedem Stuhl stehen sehen. Einen Mamelucken? Jawohl, aber psst, davon darf ich heute noch nicht reden. Nun, wir wollen es abwarten, liebe Frau. Also ich danke Ihnen für den ganzen Abend, Herr Jourdain. Also Sie bereiten mir ja so viel Vergnügen. Erstens durch ihre wahre Natur, die ganz den vorteilhaften Schilderungen entspricht, die man mir gegeben hat. Aber dann aber auch durch die große Geschicklichkeit, mit der sie nicht aus der ihnen übertragenen Rolle fallen. Die Marquise hat Ihnen eben ein großes Kompliment gemacht, Herr Jourdain. Es hieß nichts anderes, als dass Sie ein vollendeter Weltmann sind. Ja, ja, aber was meint sie mit der Rolle, die ich spiele? Die Rolle des bescheidenen, sich im Hintergrund haltenden Liebhabers. Ach, was denn sonst? Ja. Die zu spielen so viel Anstand und Diskretion erforderlich ist. Sie machen mich sehr glücklich, Herr Graf. Ich danke Ihnen für Ihre Freundschaft. Bitte! Nun sind sie alle fort und waren doch wirklich und wahrhaftig meine Gäste. Da rücken mir die Leute beständig meinen Verkehr mit großen Herren vor und ich weiß mir einmal nichts Schöneres als das. Es ist doch bei großen Herren ein Anstand, eine leichte, gelassene Höflichkeit ohnegleichen. Und ich wollte, dass es mir ein paar Finger aus der Hand gekostet hätte und dass ich dafür ein Graf oder Marquis von Geburt wäre und dieses gewisse Etwas mitbekommen hätte, mit dem sie allem, was sie tun, ein solches großes Ansehen zu geben wissen. Das Wasserschleppen bringt mir eine rechte Unordnung in die Wirtschaft des schönen Gartenhauses. Na. Muss denn das alles so früh sein mit unserem Herrn Jourdain? Ja. Stehe doch nicht so verträumt da, Cuvier. Nicole, der Tag des Magiers beginnt mit der Sonne. Ach, Wie soll ich denn das Haus in Ordnung halten, wenn du mir schon am frühen Morgen alle Dienstboten in deine Maskerade hineinbringst? Ach, du übertreibst. Der junge Herr Kleont kann sich gar nicht so viel ausgedacht haben. Noch einen Eimer von heißem Wasser, dann die mineralische Essenz. Ach, ist denn das wirklich notwendig? Ja. Du kümmere dich lieber darum, dass auch der Advokat pünktlich zur Stelle ist, damit der Heiratskontrakt auch wirklich perfekt wird. Meine Sorge. Und das Bad ist notwendig wie der tägliche Morgentrunk. Du willst dem alten Schotter wirklich Glauben machen, dass er durch Getränke und Bäder sein bürgerliches Blut in ein adeliges umwandeln kann? Das will ich meinen. Wenn er dann die türkische Zeremonie erlebt, ist er im siebenten Himmel und das Glück von Lucille und Kleont ist besiegelt. Mit eurem Getue habt ihr ihn schon ganz toll gemacht. Ja. Du, sieht er denn wirklich des Gärtners Susanne für eine Sylphe an? Ja. Stalljungen für Pagen aus dem Gefolge des Pagen. Ja, ja. Ich halte ihm den Spiegel einer fremden Welt vor und locke ihn mit seiner Eitelkeit auf die Wiese meiner Träume. Still, ich höre ihn kommen. Dann räum das Feld und gebt noch einmal alle meine Anweisungen durch. Na, was ist denn? Wer lief denn da eben davon? Nur die Magd Nicole, mein Herr Jourdain. Aha. Wie war die Nacht? Die Nacht, na, war nicht schlecht. Aber einen recht festen Schlaf getan. Hm. Was ist denn? Keine Anzeichen. Was? Nichts, was auf eine Wirksamkeit der Geister deuten würde, die ihre Ruhestadt beständig umschweben und sich um das große Werk der Wiedergeburt bemühen? Nein, ich habe nichts bemerkt. Nie? Nein. Naja, einmal allerdings. Das muss aber vor Mitternacht gewesen sein. Vor Mitternacht? Das ist sehr günstig. Was war es? Ja, ich bekam einen Wadenkrampf. Wissen Sie, hier in dieser da. In der linken? Ausgezeichnet. Wieso, ist das von Bedeutung? Von der allergrößten. Ach, ja, ich wollte also das Bein gegen die Bettstatt ausstrecken, wissen Sie, um den Krampf aufhören zu machen. Und in diesem Augenblick, da glaubte ich, einen Lichtschein zu bemerken. Vor Ihren Augen? Ja, so in der Luft. Ich dachte doch, fuchtelt Matthias so spät mit der großen Stalllaterne herum. Ein Lichtschein, der Ihre Stirn umgab und so stark, dass ein Reflex Sie blendete? Na, das weiß ich nicht. Aber ich weiß desto mehr. Herr Jourdain, Herr Jourdain. Ja, was denn? Was für Blut fließt in Ihren Adern, dass das große Werk bei Ihnen so schnell gelingt? Noch eine wichtige Frage. Im Bad, wie war es da? Im Bad? War echt angenehm. War nicht warm. Warm? Ja, war warm. Aber so wie ich mit der Hand, wissen Sie, so durchs Wasser strich, so immer nach Ihrer Vorschrift. Langsam und feierlich mit der rechten Hand von der linken Schulter gegen die rechte Hüfte hin. Ganz richtig, da hatte ich direkt ein angenehmes Gefühl. Wissen Sie, eine rechte, naja, mir war es so, ich dachte so. Sagen Sie es heraus, Sie hatten ein... Ja. Majestätisches Gefühl. Majestät? Naja. Ihre Gefühle betrügen Sie nicht, Herr Jourdain. Ich habe Anzeichen, dass große Dinge nahe bevorstehen. Ihre Gedanken werden bald Wirklichkeit sein. Ich fühle die Geister nahe. Ja, aber bitte, ich möchte nur solche Geister um mich haben, die, wenn sie von mir fortfliegen, bei einer Herzogin oder Prinzen von Geblüt zu tun haben. Und wenn sie zu mir kommen, von solchen Personen herkommen. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Andere würden zu diesem Geschäft nichts taugen. Naja, aber mein Gott, wann soll denn das alles wirklich werden? Herr Jourdain, und wenn es in dieser Stunde wäre? In dieser Stunde? Ja, aber wie soll denn das alles zugehen? Ich meine, wie soll denn das möglich sein? Haben Sie das Wort des Prinzen vergessen? Hä? Was? Er wünsche Sie in Ihrem eigenen Hause aufzusuchen und auf die türkische Zeremonie Ihrer Erhebung in einen fürstengleichen Stand soll unmittelbar seine Vermählung mit Ihrer Tochter folgen. Jawohl. Hören Sie, sagen diese Klänge Ihnen nichts? Oh mein Gott, mein Gott. Meine Tochter soll sich bereithalten. Und nach dem Notar soll man schicken. Ist alles schon geschehen. Bereiten Sie sich auf die größte Zeremonie Ihres Lebens vor. In einem Augenblick wird man in diesem Zimmer aus Ihnen einen Mamamushi machen. Einen Mamamushi aus mir in... diesem Zimmer. Na, fassen Sie Ihre ganze Würde zusammen. Jawohl. Die Tür öffnet sich zur linken und zur rechten. Herr Jourdain, aufstehen. Ja, ich stehe ja schon. Sechs Türken marschieren auf. Sie tragen drei Teppiche, die sie hochhalten. Danach gehen die Türken unter den Teppich durch und stellen sich zu beiden Seiten auf. Was machen Sie denn jetzt? Jetzt kommt der Mufti. Der Mufti, von Derwischen begleitet, beschließt den Zug. Die Türken breiten ihre Teppiche auf den Boden aus und knien darauf nieder, während der Mufti den Propheten Mohammed anruft und dabei Grimassen schneidet. Werfen die Türken sich nieder und berühren die Teppiche mit der Stirn. Sie heben die Arme zum Himmel. Ich auch heben? Ruhig. Ali, Ali. Allah, Ali, Ali. Jourdain wird als Türke eingekleidet, sein Haupt wird geschoren. Oh, oh weh, meine Haare. Na, wenn Sie Mama Muschi werden wollen. Der Mufti wendet sich nun zu Jourdain. Jawohl. Bitte sehr. Was heißt denn das? Das sind nur Formalitäten. Aha. Formalitäten. Dice nur Quequista, Quista, Anabattista, Anabattista, Jotzum Christa, Jotofita, Jotosita, Morista, Pronista, Starbagana, Lutherana, Puritana, Ramina, Bofina, Zolina, Mahometana, Mahometana. Der Würde schon sehr nahe. Ja, ein bisschen Mama muschelt es schon. Palästina. Ja, wie fühlen Sie sich, Herr Jourdain? Ganz türkisch. Gut. Ein bisschen viel, Baba. Immer noch Baba. Thank you. Der Mufti kommt mit einem Prachtturban von übermächtiger Größe, der mit 4 oder 5 brennenden Kerzen besetzt ist. Ihm folgen 2 Derwische, welche den Koran tragen. 2 andere Derwische lassen Herrn Jourdain niederknien, sodass er sich auf die Hände stützt und sein Rücken, auf dem der Koran liegt, dem Mufti als Pult dient. Ruhig! Er beginnt die 2. Anrufung, wobei er die Augenbrauen zusammenzieht, ab und zu auf den Koran schlägt, dann hebt er die Hände gen Himmel und ruft. Während der 2. Anrufung bücken die Türken sich und rufen. Ein Türke nimmt Herrn Jourdain den Koran vom Rücken. Gott sei Dank. Der Mufti reicht Jourdain einen Säbel. Nehmen Sie! Danke. Die Türken ziehen auch ihre Säbel. Die Türken geben Herrn Jourdain mehrere Säbelhiebe. Au, au, au, au. Leiden Sie, Herr Jourdain. Jetzt geben die Türken Herrn Jourdain mehrere Stockschläge. Na, na, na, na, na, na, na, durchhalten. Heil Ihnen, Herr Jourdain. Jetzt sind Sie Mamamushi. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weh tut. Bereiten Sie sich, den Sohn Ihres Großherrn bald als Ihren Schwiegersohn zu empfangen? Muss ich ihm entgegeneilen? Bis an die Tür, nicht weiter. Ja, aber so holt doch meine Tochter. Cleont in Verkleidung tritt ein. Jourdain senkt den Säbel vor ihm. Abala Kroziam Akiburma Alabamen. Der Sohn des Großtürken wünscht Ihnen, dass der sanfte Regen des Wohlergehens jederzeit den Garten Ihrer gesamten Familie befruchte. Oh, sagen Sie ihm, er selbst ist es, der am meisten hier dazu beiträgt. Lucille tritt ein mit Nicole, dem Notar und dem Schreiber. Mein armer Vater. Heran, meine Tochter, und reiche deine Hand diesem Herrn, der dir die Gnade erweist, dich zur Ehe zu begehren. Mein Vater, ich weiß nicht. Sprechen Sie nach. Jawohl. Mahometa. Malometa. Per Giordano Caramufti. Voi me mi Gidani, Kamamuf Mufti. Voler far uno nati. Jawohl, nie uno nato. Palatida. Palastina. Per defender Palestrina. Palestine, nini, Palestina. Mein Gedächtnis wird zu dieser Stunde, mein Vater, einzig und allein nur die Erinnerung an ihre Güte unauslöschlich bewahren. Non tener conte. Non tener conte. Quanto questa. Quanto costa. Star ultimo in lista. Ja, ma ultimo nix kriegst da. Vater, gehorsame und liebende Kinder sein und sie mit der Ehrfurcht unserer Herzen umgeben bis in die späteste Stunde ihres Alters. So wahr uns Gott gnädig sei. Bringt mir einen recht großen Spiegel her. Ich will mich und diese da und alles zugleich mit Augen sehen, damit ich es glauben kann. Thank you. Nun schreiten Lucille und Cléante Hand in Hand zur Mitteltür. Winken von dort sehr zärtlich und energisch. Und verschwinden. Jourdain bleibt allein mit Nicole und Corbière. Er gibt, noch dem entschwundenen Zauber nachblickend, Nicole den Säbel in die Hand. Dann nimmt er ergriffen den Turban vom Kopfe und reicht ihn Corbière zum Halten. Ich wollte, der Notar wäre geblieben und hätte von alledem ein Protokoll aufgenommen. Denn es wird immer neidische Leute geben, die es werden nicht glauben wollen, zu was ich auserkoren wurde, wenn sie es nicht schwarz auf weiß sehen. Sie hörten Molières Der Bürger als Edelmann in einer Fassung von Hugo von Hofmannsthal mit Musik von Richard Strauss. Eine Hörspielproduktion aus dem Jahr 1955 mit dem Chor der Wiener Staatsoper und dem Mozarteumorchester Salzburg unter Ernst Merzendorfer und mit Hermann Thiemig in der Hauptrolle.